Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns nach dem Wochenende zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer freien Themennacht heute am Montag. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Sonja und Sonja ist 35. Hallo Sonja. Ja, genau. Hallo Sonja. Hallo Domian. Über was reden wir beide? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, meine Freundin und ich, wir haben uns beide in jeweils einen Priester verliebt. Ach du lieber Himmel. Ja. Also, das sind auch beides noch Kollegen. Bitte? Das sind auch beides noch Kollegen. Ach so, ihr habt euch nicht in denselben Priester verliebt, sondern jeder hat sich getrennt in einen Priester verliebt. Ja. Wie kommt denn sowas? Ist das ein Zufall? Ja, ich denke mal, bei mir wird das schon reiner Zufall gewesen sein. Und zwar ist das, hat das mit meiner Bekannten oder mit meiner Freundin angefangen. Die hat ihren Priester als erstes kennengelernt, dadurch, dass ihre Tochter letztes Jahr zur Kommunion gekommen ist. Mhm. So lernt man oft das dann Priester kennen, ja. Genau. Und und ich habe dann durch sie und ihren ihren Priester dann halt den Priester kennengelernt, in den ich mich verliebt habe. Hatte deine Freundin dir das vorher erzählt, dass sie sich in den verliebt hat? Ja, ich habe da auch ein bisschen nachgeholfen, dass sie den Mut aufgebracht hat, ihn auch darauf anzusprechen, beziehungsweise mit ihm da mal drüber zu sprechen. Und andererseits kann man ja sagen, dass du sie dann auch so quasi auf die Idee gebracht hast. Ja, also ich war eigentlich mehr so ein Mittelsmann. Okay, du hast ihr geraten, dass sie sich mit ihm unterhalten soll darüber. Ja, genau, weil sie sagte, sie wüsste nicht, wie er darauf reagieren würde. Natürlich nicht. Und dann habe ich ihn angerufen, habe mit ihm gesprochen und dann hat er dann gesagt, er hätte es lieber, wenn sie mit ihm selber sprechen würde. Mhm. Dann habe ich ihr dann auch so weitergegeben und dann nach einem Gottesdienst hat sie sich dann dazu durchgerungen, mit ihm drüber zu sprechen. Mhm. Was kam dabei raus? Was kam dabei raus bei dem Gespräch? Dass er gesagt hat, dass sie sagte, sie wäre ja nicht verliebt und sie hätte zwar Gefühl, aber wäre nicht verliebt. Und da meinte er dann halt nur drauf, das wäre aber jetzt schade. Ach, das ist ja ein Ding. Das ist aber schade, hat er gesagt. Es ist schade, dass sie nicht wirklich in ihn verliebt ist. Ja, so hat sich das zu dem Zeitpunkt halt angehört. Und dann somit war die Sache erledigt oder wie? Nö, also die haben sich dann auch noch getroffen. Sie ist dann bei ihm gewesen, hat dann in Ruhe nochmal mit ihm drüber gesprochen. Aber ist nichts weiter passiert und gelaufen? Ja, also die haben dann nur miteinander gesprochen und hat ihr aber auch den Wind nicht aus den Segeln genommen. Also nicht direkt komplett abgeblockt. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist bis heute ist da nichts gelaufen zwischen den beiden. Nein. So, jetzt zu dir. Ja. Du bist auch in einen Priester verliebt. Nämlich in einen Kollegen, in einen Kollegen von diesem gerade besagten Priester. Ja. So. Weiß der schon von seinem Glück? Ja, ich habe ihm das so ungefähr vor Weihnachten den Samstag vor Weihnachten habe ich vor ihm gestanden und habe gesagt, dass ich mich doch in ihn verliebt hätte. Ein katholischer Priester, wie alt ist er? Der wird 50 dieses Jahr. 50? Ja. So, was hat der katholische Priester, der 50 dieses Jahr wird, gesagt? Der hat zu mir gesagt, dass ich mit meinen Gefühlen klarkommen müsste. Ah, das ist schon eine andere Ansage als der andere Priester, der sagte auch, ist aber schade. Ja, schon, aber Wir flirten beide. Wir beobachten uns im Gottesdienst. Meiner hat mir auch Geschenke gemacht, auch wenn es mit der Kirche zu tun hatte, aber er hat mir halt Geschenke gemacht, auch zu Weihnachten. Was hat er dir denn geschenkt? Einmal hat er mir einen Rosenkranz und ein Bild, Jesusbild geschenkt. Und zu Weihnachten hat er mir ein Buch mit Bibelsprüchen und mit und ein, okay, so ein Windlicht geschenkt. Was für ein Gedicht? Ein Buch mit Bibelsprüchen und, ja, ein Windlicht. Ach, ein Windlicht, ach so, ja. Na gut, das sind ja alles keine Geschenke, die man so irgendwie erotisch oder liebesmäßig auslegen kann, sondern das sind ja vielleicht Geschenke, die dich auch auf eine andere Spur bringen sollen. Und du? Ja, ja gut, aber ich sag mal so, ich verstehe das, du interpretierst das natürlich jetzt. Er guckt dich an bei der Predigt, er schenkt dir ein Windlicht und eine Bibel oder irgendwas in der Richtung. In der Tat frage ich mich auch, warum der dir dann noch Sachen schenkt, wenn er zu dir sagt, du musst mit deinen Gefühlen klarkommen. Das ist ja eine klare Ansage. Diese Ansage heißt für mich, er kann oder will das nicht erwidern und du musst mit deinen Gefühlen klarkommen. Und so würde ich das verstehen. Ja, ja, sicher. Also ich sag mal so, ich glaube jetzt auch nicht, dass das Liebesgeschenke gewesen sind. Also nur, dass sie überhaupt was für einen übrig haben, das denke ich schon. Es kann ja vielleicht auch sein, interpretieren wir es mal so, dass er das wirklich ernst meint und du ihm vielleicht in gewisser Weise leid tust, könnte ja auch sein. Und dass er dir deshalb diese Geschenke gibt. Weil eine unerwiderte Liebe ist immer mit Traurigkeit und Unglück verbunden. Das ist das Komische bei mir, das ist nicht mit Trauer verbunden. Sondern? Ich fühle mich eigentlich ganz wohl bei ihm. Das ist auch das erste Mal, dass ich mit dem Gefühl verliebt sein eigentlich ganz gut klarkomme, also dass ich mich auch irgendwo glücklich fühle. Also du bist gar nicht mal so sehr enttäuscht, dass es offensichtlich jetzt nichts gibt, dass es keinen Vollzug dieses Verliebtseins geben wird. Ja, aber ich sag mal so, wenn schon eine Freundschaft draus werden würde, das wäre mir in erster Linie mehr wert wie vielleicht eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt wäre. Okay, wenn du das so siehst und wenn du das so einordnen kannst, finde ich das gut. Klar, natürlich. Du darfst aber dir nicht irgendwie einen in die Tasche lügen, dass du denkst, ja, erstmal gute Freundschaft und dann als nächsten Schritt versuche ich ihn doch nochmal fester und intensiver anzubaggern. Das kannst du dann dir auch abschminken. Ja, das weiß ich. Da musst du von vornherein für dich auch klar sein, okay, dann geht das halt nicht und ich bin froh, wenn ich diesen Menschen in meiner Nähe habe, als geistigen Freund halt. Aber kann man denn das so leicht um? Ich könnte das nicht. Wenn ich richtig verliebt in jemanden wäre, könnte ich nicht sagen, ja, okay, gut, dann platonische Liebe und so, Freundschaft, könnte ich nicht. Kannst du das so einfach? Ja, ich sag mal so, ich bin schon zu oft auf die Nase gefallen und er hat mir die letzten Wochen und Monate aus einem sehr tiefen Loch rausgeholt. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Und das möchte ich halt dadurch, dass ich mir Hoffnung mache oder mich selber belüge, nicht kaputt machen. Ja, gut. Wenn du diese Einstellung hast, finde ich eine tolle Einstellung. Somit könnte sich natürlich dann auch wirklich eine solide Verbindung ergeben zwischen euch beiden. Hast du nicht so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du ihn in Versuchung geführt hast oder vielleicht führst? Weiß ich nicht. Also ich sag mal, wenn es passieren sollte, kommt es von beiden Seiten. Ja. Und wenn er meint, sich dazu entschließen zu wollen, okay. Ja. Ich meine, klar, er weiß immer meine Gefühle Bescheid, aber was er jetzt daraus macht, das ist dann, Ich muss ja auch offen und ganz klar sagen, Sonja, ich finde, hast dich richtig verhalten. Du hast ihm das klar gesagt, nachdem du das so in dir bemerkt hast. Das finde ich schon sehr mutig, das zu sagen. So, und dann hat der dir eine klare Rückantwort gegeben. So, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch und du musst mal sehen, was man daraus macht. Und wenn du das so jetzt handeln kannst, wie du es gerade beschrieben hast, dann finde ich das einen guten und ordentlichen Weg. Ist gar nichts gegen einzuwenden. Ja, weil wie gesagt, also ich habe schon sehr viel hinter mir und ja, letztes Jahr ist halt meine Tante gestorben im Februar und das hat mich ziemlich runtergezogen. Und erstmal war eigentlich nur ein Gespräch. Mhm. Dass ich mich an ihn gewandt habe, habe mit ihm darüber gesprochen und dann war ich halt nochmal da und beim zweiten Mal, dann hat er mir das erste Mal das mit den Rosenkranz und so geschenkt. Mhm. Achso, diese Sachen hat er dir geschenkt, bevor du das gesagt hast? Ja. Ach so, hatte ich das anders verstanden. Gut, dann hat das Ganze noch ein anderes Gewicht, wenn er das vorher. Danach hat er dir kein Geschenk gegeben. Doch, danach hat er mir zu Weihnachten ein Geschenk gegeben. Das Windlicht. Ja, und dieses Buch. Ja. Sonja, geh auf dieser Schiene. Die Schiene ist okay. Mhm. Aber wie gesagt, lügt dir da nichts in die Tasche, ne? Und macht dir da keine falschen Hoffnungen. Dann ist das in Ordnung. Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, die sind, denke ich mal, auch sowieso vorsichtig, weil in letzter Zeit ja so viel berichtet wird und so viel Negatives berichtet wird. Und ja. Selbst in Das muss man dann auch akzeptieren, wenn er das so sagt und wenn das so seine Linie ist, dann muss man das wirklich auch so hinnehmen. Ja. Liebe Sonja, dann wünsche ich einen guten Kontakt, vielleicht sogar eine Freundschaft zwischen dir und diesem Geistlichen. Warum nicht? Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und jetzt bin ich verbunden mit Boris. Boris ist 36. Guten Morgen, Boris. Hallo, Domian. Hallo, Boris. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal miteinander sprechen. Aber jetzt haben wir uns. Um was geht's denn? Ja, meine Frau und meine Tochter sind am 18.12. ausgezogen. Wie alt ist deine Tochter? Drei? Drei? Sie hat im April 4 Jahre. Und wie lange wart ihr, oder seid ihr schon verheiratet? Wir sind 6 Jahre verheiratet, zusammen sind wir 8 Jahre. Ja, also eine sehr lange Zeit. Jetzt sind die am 18.12. aus der Wohnung raus. Genau. Warum? Ganz plötzlich, also ich muss dazu sagen, wir haben den Abend zuvor bei uns in der Wohnung den Weihnachtsbaum geschmückt. Ja. Ich hatte schon Urlaub, sie ist von der Arbeit gekommen mittags, hat dann nach unserer Tochter gefragt, wo die ist, habe ich gesagt, diesmal bei meinen Eltern drüben in der Wohnung und sie ist dann gleich hoch und wollte nach ihr sehen und meine Tochter war dann mit meiner Mutter beschäftigt, von meinen Eltern den Weihnachtsbaum zu schmücken. Und dann sagte sie nur zu meiner Mutter, ach, ihr habt dieses Jahr einen schönen Weihnachtsbaum, unser Weihnachtsbaum ist richtig hässlich und war dann schon wieder auf dem Weg zurück in unsere Wohnung. Hat die Kleine mitgenommen? Nein, die Kleine ist drüben, ist drüben geblieben. Als meine Mutter nur zu meinem Vater dann sagte, mein Gott, die Bianca, die wird ja immer negativer, die wird ja so wie ihre Mutter, woraufhin es zu einer riesigen Eskalation kam, also sie hat rumgeschrien, dass die Schreie, ich weiß gar nicht mehr, was das für Schreie waren. Also sie hat meine Mutter jedenfalls massiv beleidigt. Das will ich jetzt hier gar nicht sagen. Ist das ein Mehrfamilienhaus, in dem ihr da zusammen wohnt? Muss dir so vorstellen wie eine Doppelhaushälfte. Ah ja, okay. Jeder bewohnt eine Doppelhaushälfte und im ersten Stock ist eine Tür und da kann man zwischen den Bereichen hin und her laufen. Mhm. Die ist aber normalerweise verschlossen, die Tür. Also die war nur offen eben, weil meine Tochter gerade... Okay, ein Riesenstreit. Deine Frau ist aus... Ja. Meine Mutter wollte dann meine Tochter schützen, also unsere Tochter hat dann die Tür abgeschlossen. Woraufhin dann meine Frau die Tür eingetreten hat, also mit solcher Wucht, hat sie eingeschlagen, ist dann auf meine Mutter losgegangen und hat sie geschlagen und getreten, woraufhin dann mein Vater dazwischen gehen musste. Ich muss mal eben was gleich zwischendurch sagen. Ja. Das ist natürlich auch ein krasser Satz gewesen von deiner Mutter, das so zu sagen. Ja, aber sie hatte damit schon recht. Weil aber dennoch sagt man das nicht. Und dann ist es auch nicht in Ordnung, dass deine Mutter das Kind ihr weggezogen hat. Ja, sie wollte sie eben nur schützen. Ja gut, aber es ist die Mutter. Die Mutter hätte das Kind auch schützen können. Ja. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also es gab dann eine Rangelei eben. Mein Vater ist dann dazwischen gegangen, ja. hat die beiden entzweit und meine Frau hat dann das Kind geschnappt und ist rausgerannt. Mhm. Ich wollte sie dann beruhigen drüben, weil ich mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun hatte und hatte unsere Wohnungstür abgeschlossen. Mhm. Und sie schrie mich dann an, mach die Tür auf, ich muss hier raus, ich muss sofort hier weg. Und mein Vater schloss dann diese Tür auf, woraufhin sie rausrannte und zum Auto. Mit dem Kind? Mit dem Kind. Mhm. Und sie war wirklich vollkommen aufgelöst. Sie konnte auf keinen Fall so Auto fahren. Ist sie aber. Bitte? Nein, ist sie nicht. Nee. Das haben wir verhindert. Mhm. Und ist dann in die Arme von der Nachbarin gelaufen. Die ist zufällig Polizistin. Mhm. Und die hat sie dann quasi in Obhut genommen. Mhm. Wohin? Zu sich in die Wohnung. Ja. Und ich habe dann nichts mehr gehört. Also ich habe dann immer wieder versucht... Seitdem ist weg? Ja. Du hast nichts mehr gehört seitdem? Doch. Ich jetzt wieder. Aber, wo ist sie aber denn jetzt? Aber 3 Tage nicht mehr. Sie ist jetzt wieder bei ihren Eltern. Mit dem Kind? Mit dem Kind, ja. Und sie hat dann 3 Tage, hast du nichts von ihr gehört? Nee, gar nichts. Sie hat ja auch keine Sachen, gar nichts mitgenommen? Nein. Hat sie inzwischen denn so ein paar persönliche Sachen geholt? Ja, klar. Das hat sie gemacht. War sie persönlich bei dir in der Wohnung? Ja, da war ich aber nicht da. War denn sonst jemand im Haus, deine Eltern? Ja, meine Eltern haben hier aufgemacht, ja. Und kamen sie alleine? Nee, sie kam mit Begleitung von Freunden und dieser Polizistin eben. Ach so, und wie ist das dann abgelaufen, als sie dann ins Haus kamen und deine Mutter hat aufgemacht? Ja, ganz ruhig. Sie hat ihre persönlichen Sachen geholt, die sie haben wollte. Mhm. Die hat sie aufgekommen. Die hat sie mit rausgenommen und das war's. Und da gab es dann keinen weiteren Streit, weil die anderen Leute auch dabei waren. Ja, genau. Du hast kein Mal richtig jetzt mit ihr gesprochen? Nein. Wir haben uns einmal kurz getroffen in einem Café bei uns in der Nähe und... Na immerhin, das ist ja schon wieder was. Aber sie hat zu mir gesagt, sie hätte sich niemals von mir getrennt. Das wäre nur wegen meinen Eltern und... Ja, das war eigentlich alles, was dabei rausgekommen ist. Ja, das waren nur Tränen einfach. Ja, aber immerhin, das ist ja schon was. Ihr habt euch getroffen. Ja. Das heißt, sie ist bereit gewesen zu einem Gespräch in einem Café. Ja. Und sie sagt zu dir, das ist nur wegen deiner Eltern, sonst hätte sie sich nicht getrennt. Ja. Das ist ja schon, das hat schon Gewicht, finde ich. Ja, finde ich auch. Hat sie recht? Ich weiß es nicht. Ja, wie siehst du denn die Rolle deiner Eltern in dem ganzen Theater? Gab es denn schon öfter Konflikte zwischen ihr und deinen Eltern? Immer mal wieder, aber nicht oft. Also es war kein gutes Verhältnis? Es war aber auch kein schlechtes Verhältnis, das kann man auch nicht sagen. Hat sie sich denn bei dir ab und zu über die Eltern oder deine Mutter beschwert? Ja, schon manchmal. Was denken denn deine Eltern über sie oder dachten über sie? Ja, sie ordnen sie als ganz negativen Menschen ein. Schon die ganze sie ist auch wirklich sehr, sehr negativ. Das muss man einfach dazu sagen. Schon die ganze Zeit haben deine Eltern sie ja, so eingeordnet. Ja, dieses Negative ist natürlich auch gekommen, weil sie 2 Fehlgeburten hatte. Also wir haben eine Tochter, sie wurde dann nochmal durch einen Unfall schwanger und danach hat sie sich eigentlich total verändert gehabt. Weißt du, was meine Intuition gerade sagt? Vielleicht liege ich da auch falsch. Dass wirklich die Hauptschuld bei deiner Mutter liegt, vielleicht bei deinem Vater auch, weiß ich nicht, aber vielleicht eher bei deiner Mutter. Ja. Wenn du sagst, die sahen die schon immer als negative Person oder gerade in der letzten Zeit, ist das ja schon ein Urteil über einen Menschen. Ja. Und wenn dann sowas rausplatzt da am Weihnachtsbaum, ist das natürlich nicht so sehr schön. Ja. Wie würdest du denn eure Beziehungen, eure Ehe bezeichnen in den letzten Zeiten? So ein bisschen schwierig. Auch durch die beiden Fehlgeburten wurde es immer schwieriger. Mhm. Weil ich wollte dann auch irgendwann nicht mehr. Ich habe dann gesagt, stopp, ich kann das nicht mehr. Noch ein Versuch und dann geht es eventuell wieder schief. Waren die Fehlgeburten nach der Geburt eures jetzigen Kindes? Einmal vor der Geburt unseres Kindes und zweimal danach. Ah ja. Mhm. Ich steck halt total im Gefühlschaos fest. Also ich weiß nicht. Also ist ganz grundlegend etwas mit der Ehe, die hängt schief, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Da müsste man, wenn beide Seiten dazu bereit wären, müsste man ran. Ja, sie ist halt sofort zum Anwalt gelaufen, ja. Und dann, also das heißt, sie gibt euch keine Chance mehr? Nee. Mhm. Jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir wieder im normalen Rahmen schreiben und reden können miteinander. Mhm. Was rät dir deine Mutter? Meine Mutter sagte, sie sieht darin keine Chance mehr, in der Ehe. Ach so, die will, dass die Ehe zu Ende geht. Ja. Siehst du es denn auch so, letztendlich? Das weiß ich. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ist deine Mutter eine dominante Frau? Würde ich schon sagen, ja. Die hat immer die Hosen an. Ja, sie kann schon ganz gut durchsetzen. Ja, sie sagt schon, das, was sie stört, das sagt sie schon. Auch gegenüber dem Vater? Also deinem Vater? Nee, das hält sich die Waage. Aber so dir gegenüber, da sagt sie schon Richtung ein. Vielleicht hast du dich dein ganzes Leben lang gar nicht richtig befreit von deiner Mutter. Vielleicht das kann schon sein. Vielleicht war es auch gar nicht. Sie sagte zu mir, uns gibt es immer nur im Dreier. Ja, genau. Also, siehst du. Und vielleicht ist das auch ganz unklug gewesen, dass ihr da so zusammen gepappt gewohnt habt, da in dieser Hauskonstellation. Das kann schon sein, ja. Kann schon ein Hauptgrund sein. Oh Mann, Aber Boys. deswegen alles hinzuwerfen. Naja, aber das, wer weiß, was sich da im Laufe der Jahre bei deiner Frau angestaut hat. Ja. An Wut, an Verletzung, an Zorn und weiß ich was. Und das mit dem Weihnachtsbaum, ist es jetzt eskaliert. Und genau dasselbe ist halt auch mit ihren Eltern. Also das Verhältnis zwischen mir und ihren Eltern funktioniert auch überhaupt nicht. Also wir haben seit 3 Jahren überhaupt keinen Kontakt mehr, habe ich zu ihren Eltern. Gar nicht mehr. Auch schlimm. Ja. Willst du das nicht? Das wollen alle Seiten so nicht. Mhm. Besonders ihre Mutter nicht. Also ihre Mutter hat mich gefressen. Mhm. Und zwar von Anfang an. So, jetzt muss man in die Zukunft schauen. Was würdest du denn am liebsten wollen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest? Vielleicht eine Therapie machen mit ihr gemeinsam und gucken, was man noch retten kann. Allein unserer Tochter zu lieben. Okay, dann schlag es vor. Dann wirf aber auch alles in die Waagschale. Ja. Dann schlag das vor und ich gehe jetzt so weit, ich weiß nicht, wie das finanziell alles bei euch ist, aber egal, schlag ihr vor, dass du auch bereit bist, da auszuziehen. Okay. Also ich sag's jetzt mal so, dass sie sieht, dass du es wirklich ernst meinst. Das hatte ich ihr schon, wo sie aus dem Haus rausgelaufen ist, so rausgeflüchtet ist aus dem Haus, hatte ich ihr schon gesagt, okay, wenn du gehst, dann gehe ich mit. Aber das wollte sie da nicht hören scheinbar. Das war vielleicht auch in dem Moment falsch angebracht. Ja, und vielleicht hat sie es auch gar nicht dir so geglaubt. Ja. Wenn das so ein verpapptes Verhältnis ist, sowohl wohnlich als auch beziehungsmäßig zwischen dir und deiner Mutter, dann glaubt die dir das gar nicht. Aber, wenn du dir das glaubhaft versicherst, dass du das tun würdest, würdest du es wirklich machen? Eventuell schon, ja. Nicht eventuell, ich will eine klare Antwort hören. Würdest du für deine Frau deine Mutter verlassen? Ja. So, dann sag das deiner Frau. Okay. Vielleicht ist das ein Signal. Denn mich hat schon gerade nachdenklich gemacht, als sie sagte, ich würde ja eigentlich, hätte ich es ja nicht gemacht, aber wegen deiner Mutter. Ja. Vielleicht kannst du in letzter Sekunde noch was retten, indem du alles in die Waagschale wirfst. Mach es. Gleich morgen am besten. Gleich morgen. Und wir werden wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, meine Psychologin, und die gibt dir noch eine gute Eheberatungsstelle an die Hand. Okay. Sodass ihr dann vielleicht direkt loslegen könnt, wenn sie mitmachen will. Ihr seid total klasse. Sehr gut, Doris. Du legst auf und Anna, meine Psychologin, ruft dich an. Alles klar, danke. Viel Glück wünsche ich. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.24 Uhr. Hier ist Sina. Sina ist 45. Guten Morgen, Sina. Ja, hallo, Domian. Hallo, Sina. Ich möchte mit dir über den Dschungel reden. Ach Mensch, ich hatte es gerade auf den Lippen und wollte mal so ein bisschen was erzählen, was ich so denke. Und schon rufst du an und... Ja, ich hatte Freitag schon angerufen, da war es kurz vor 2. Ja, also, als erstes suche ich verzweifelt einen Star, wie immer, aber diesmal ist es ganz extrem. Klaus ist doch davon, Klaus und Klaus. Ja, gut, jetzt mal gucken. Also, mit dem nackten Hintern, hast du es heute gesehen? Ja, noch ganz andere Sachen. Ja genau. Unmöglich. Man musste hingucken. Aber eine, die einmal beim Bachelor war, oder so ein Troll-Dovik von DSDS. Wer soll denn da rufen? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, die Formulierung ist mittlerweile schon albern. Genau. Die ist wirklich albern mittlerweile. Oder Iris, die Mutter von Frau Katzenberger. Da wollte ich nämlich was zu sagen. Da rege ich mich ja total drüber auf. Die ist so mediengeil. Die war schon bei Big Brother. Habe ich sie gesehen? Da habe ich mich schon, doch, da habe ich ja, ich habe so sie da auch gesehen. Genau, da hat die zwei AIDS-Kranke so beleidigt. Ich weiß, das fand ich weiß. So schlimm. Mhm. Und deshalb meine ich jetzt, die schicken ja jetzt immer diese Bachelor-Troller da zum Prüfung. Zur Dschungel. Mhm. Genau. Ist lustig anzusehen, wenn die da rumschreit, aber ich finde, die Katzenberger Mutter, die müsste auch mal Prüfungen machen. Die sitzt da ihre Zeit ab und kassiert Geld. Ja. Ja, so. Ja, ich finde auch, die müssen sie jetzt mal endlich wählen. Die eine ist ja jetzt schon genug gequält worden. Ja. Beziehungsweise ja nicht gequält, die macht ja nichts mit. Die hat ja heute gekniffen überall. Ja, überall. Und ich finde, die Katzenberger Mutter muss mal dran. Weil die sagte ja vorher, ich gehe da ja nur rein, ich will ja abnehmen. Und das kostet 1.200 €. Mhm. Und da kriege ich es umsonst. Und alles so doofies. Wen magst du denn? Also, wen magst du denn? Ja, ich finde den Joey, den kleinen Doofi. Ja, der ist lustig, ne? Und der, wie heißt der, Patrick Nuo? Patrick Nuo, ja. Ja, der ist ja nett anzusehen, aber so. Aber ich glaube, am nettesten ist Olivia Jones. Ja, genau. Ja. Das ist die Dschungelmutti und vielleicht die kann noch rufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus, aber sonst wohl niemand da. Sag mal, oder? Ich höre schon, dass du diese Sendung mit Interesse guckst. Ja, immer. Immer wieder? Ich gucke sie ja auch immer wieder, aber ich muss auch, ich sage das jedes Jahr und dieses Jahr habe ich es auch schon wieder so empfunden. Als Tierfreund und Tierschützer geht mir doch schon ein bisschen der Zorn hoch, wenn ich das sehe. Ja. Weil ich glaube, dass auch Wirbeltiere da verletzt werden bei diesen Prüfungen. Das zeigen die natürlich nicht so. Ja. Das ist eine, dass Wirbeltiere verletzt werden. Frösche zum Beispiel. Vielleicht auch eine Schlange, dass die irgendwie, dass jemand aus Versehen drauf tritt oder irgend so etwas passiert. So, die Tiere tun mir immer leid. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass diese Maden und Kakerlaken und so, gut, das ist halt niedriges Getier. Aber es wird zum Scherz kaputt gemacht. Das Leben und dieser, zu belustigen werden die gefressen. Genau, ne? Ja. Oder heute auch in dem Hamsterrad. Ich möchte nicht wissen, wie viel Mal die da draufgetreten ist, auf die Würmer oder was da krabbelte und fleuchte. Genau. Also das ist immer so, wenn die da so eklige Sachen gekocht essen oder roh essen sollen oder in irgendwie stinkigen Tümpel da rein kriechen sollen, ist okay. Aber das ist nicht so, finde ich nicht gut. Ja, wird immer schlimmer, ne? Immer schlimmer. Mhm. Ja, aber die wollen alle nur das Geld. Ja. Und das gönne ich der Katzenberger nicht. Ich mag es schon. Die hast du gefressen, ne? Ja, die habe ich gefressen. Ja, seit eben auch Big Brother, seit die zwei Kranken da so beleidigt hat. Da war die so, ja, so primitiv und dumm. Mhm. Nee. Also wo die alle ausgebuddelt haben, weiß ich nicht, dieses Jahr. Naja, weißt du. Was glaubst du, wie viele Leute die anfragen und wie viele Leute da absagen? Und dann bleibt eben nur so ein Rest übrig. Wer geht denn als einigermaßen prominenter Mensch da rein? Man macht sich doch zum Gespött der ganzen Nation. Sag mir noch ein Wort, wie beurteilst du das, dass Helmut Berger nur schon so früh raus musste? Ja, am Freitag, als ich anrief, da wollte ich noch sagen, das ist ein Prollo-Opa. Aber als der dann ging, tat er mir doch schon leid. Da war es dann doch wie so ein alter, gebrochener Mann. Ja. Da tat es mir schon leid. Ich hatte zwischendurch mal so ein Gefühl, vielleicht tat ihm die Zeit da sogar ganz gut. Ja, in der der fing gerade an. Mhm. So in der Gemeinschaft zu sein, nicht zu saufen und... Vielleicht wäre es für ihn gar nicht schlecht gewesen, wenn er länger drin geblieben wäre. Ja, der wurde ja auch gerade locker, ne? Ja, genau. Und hatte gesagt, ich hatte mich gerade schon an die ein bisschen gewöhnt und so, ne? Ja, ja. Ja, da wird es schade, aber ist zu heiß. Ja, der ist ja 69. Ja, man weiß ja gar nicht, wie krank er ist, das sagen die uns ja nicht. Und dass das wirklich nicht zumutbar ist, da in der tropischen Hitze für ihn zu sitzen. Genau. Ja, ja Sina, also dein Tipp, wer wird gewinnen? Wer? Ja. Ja, ich denke Olivia. Ja, glaube ich auch. Das würde ich mir auch wünschen. Wenn da jetzt nicht irgendwas Gravierendes passiert, dann muss sie es werden. Also ich wüsste gar nicht. Genau. Ja. So, genau. Ja, wir werden uns das immer angucken abends. Genau. Sina, danke für deinen Anruf und für die Plauderei. Ja. Ja, bitte. Alles Gute, tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao, tschüss. So, ihr Lieben, diese Woche ist jetzt auch wieder Themennacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und das Thema heute. Also nicht heute, sondern in dieser Woche, heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Internet ist mein Unglück. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die durch das Netz zum Beispiel total vereinsamt sind, die durch massive Internetnutzung krank geworden sind, die sich vielleicht online verschuldet haben, die Sex nur noch im Netz praktizieren und gerne mit Leuten, denen ein Online-Kontakt wirklich zum Verhängnis wurde, die vielleicht durch das Netz jemanden kennengelernt haben und daraus ist eine Katastrophe erwachsen. Also das Internet ist mal Unglück, das ist unser Thema. Ihr könnt euch gerne anmelden per Internet, domian@wdr.de oder anrufen natürlich auch dann am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr. Wie immer ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, das Internet ist mein Unglück. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht um 1.31 Uhr und hier ist Heiko und Heiko ist 59. Hallo Heiko. Hallo Domian, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und aufgrund der Themenvielfalt habe ich die Chance jetzt auch genutzt, mich heute nochmal zu melden. Erstmal Dankeschön, dass es dich gibt, dass es deine Sendung gibt. Für mich ein trauriger Anlass, heute Kontakt zu suchen und ich bin dankbar, dass es geklappt hat. Ich habe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meine Frau auf die Reise schicken müssen. In eine andere Welt, die ist nach gut 3 Jahren einem Krebsleiden, ja, nicht zum Opfer gefallen, aber erlöst worden, mehr oder weniger. Leben, ja. Noch 3 Jahre. Ich hatte das große Glück, sie wirklich bis zum letzten Atemzug zu begleiten, ihr die Hand zu halten und das noch größere Glück oder die Dankbarkeit, die ich jetzt immer noch spüre, ist, dass ich noch habe Wünsche erfüllen dürfen. Welche Wünsche waren das? Die Wünsche waren, also wir sind seit 15 Jahren zusammen, also eigentlich noch nicht so lange für mein Alter, aber es ist mein größtes Glück. Meine Frau habe ich geheiratet vor 12 Jahren und uns fehlte, oder meiner Frau auch insbesondere, Gottes Segen. Also sie wünschte sich immer mal eine kirchliche Trauung, um einfach auch für sich das rund zu machen. Aber du kennst das ja selber oder auch viele Zuhörer wissen das, ne? Viele Ja-Abers und immer Ja machen wir noch und wenn schönes Wetter ist und Sonne muss scheinen und dann nächstes Jahr. Schiebt es immer vor sich hin, naja. So und jetzt haben wir da nochmal intensiver drüber gesprochen und da ist das immer nochmal deutlicher geworden, wo sie auch für sich schon gespürt hat, dass der Kampf irgendwann auch ein Ende finden wird, weil die Diagnosen einfach nicht so positiv sind. Was für ein Krebs hatte sie eigentlich? Die hatte so ein Sarkom unten um diese Bauchvene, ziemlich groß. Also wir sind auch deutschlandweit unterwegs gewesen und wo man immer gesagt hat, haben wir noch nie gesehen, was soll man da machen außer Chemotherapie. Und die hat sie auch hinlänglich in jeglicher Form bekommen. Also man konnte nicht operieren mehr. Nicht operabel und die Metastasen haben sich halt verteilt auf Leber und Lunge und die Leber war nachher so in ihrer Funktion eingeschränkt, dass sie dieses Morphin, was sie über 24 Stunden rund um die Uhr über eine Pumpe bekommen hat, um die Schmerzen erträglich zu machen, nicht mehr abbauen konnte, unter anderem. Und was heißt das, wenn man das nicht abbauen kann? Die Leber muss ja Schadstoffe abbauen. Ja. Ne? Alles, was so Chemotherapie betrifft, alles, was der Körper so an Stoffen aufnehmen muss, muss ja irgendwo eine Verarbeitung finden. Was passiert denn, wenn es nicht abgebaut wird? Ja, dann kann es zu Dingen kommen, die halt zum Tode führen. Ja, ne? Das kann Atemstillstand bedeuten, das kann Ersticken bedeuten und solche Sachen. Jetzt wolltest du aber gerade noch was erzählen zum Thema Heirat. Ja, genau. Und das war mir einfach wichtig, um einfach auch anderen Hörern, also ich muss dazu sagen, dass meine Frau das wichtig war, jeden Morgen um 1 Uhr Domian zu hören, ne? So zum Einschlafen, nicht weil das so schläfrig ist, sondern einfach zu hören, was ist da draußen los, welche Probleme haben die anderen Menschen, was Lustiges ist passiert oder ne, wo kann man mal den Kopf schütteln, wo kann man mal nicken und kann sagen, ach, da geht's mir ja noch gut, aber das war einfach wie so eine Bettlektüre, ohne zu lesen, ne? Einfach liegen, Augen zu und zuhören und irgendwann einschlafen, aber Domian haben wir schon, oder dich haben wir eigentlich schon immer gehört, seitdem ich meine Frau kenne. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich jetzt mal persönlich anrufen kann. So diese Heirat, die war mir dann wichtig. Ich habe mit dem Hausarzt gesprochen und er hat gesagt, bitte keine Luftschlösser bauen, bitte nichts auf die lange Bank schieben, wenn das euer Wunsch ist, mach es einfach. Und das habt ihr dann noch gemacht? Habe ich dann 5 Tage vor Weihnachten habe ich dann eine Hochzeit organisiert, habe eine Pfarrerin gesucht, eine Pfarrgemeinde, eine Location für die Feier und Konnte sie denn, Entschuldigung, etc. pp. Und habe alles vorbereitet, habe alle Freunde eingeladen, in Norddeutschland, im Sauerland. Wenn ich eben zwischendurch frage. War sie denn da noch so stabil und fit, dass sie, noch gehen konnte? Sie war stabil, ne? Aber sie war nicht stabil. Sie war instabil, aber sie war stabil genug, dass sie so stundenweise auch immer was machen konnte, aufstehen konnte. Es war auch immer wichtig, dass wir abends für den nächsten Tag geplant haben, was wir tun. Wo hat denn dann diese Hochzeit stattgefunden? Die Hochzeit, also ich habe ihr die geschenkt am 24. zum Heiligabend. Mhm. Und gefeiert haben wir am 28., das ist unser normaler Hochzeitstag. Ja. Und sie war einfach und am 26. hat sie Geburtstag, da ist sie 49 geworden. Na, ich meine, seid ihr in eine Kirche gegangen? Wir sind in eine Pfarrgemeinde gegangen. Ja, am 24. Nee, am 28. Am 28. Also am 24. habe ich ihr das geschenkt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn der 24. ist, dann hat sie einfach noch ein paar Tage, um sich vorzubereiten, mental. Und da war sie dann auch stabil genug, um dort hinzugehen? Genau. Also wir sind ganz früh aufgestanden, dann geht das ja los mit Medikamentenvergabe, mit Baden, mit Anziehen, mit Friseuren kommen, alles, was ich organisiert hatte, dann dahin fahren in das Pfarrgemeindehaus, dann die Trauung. Dann in das Hotel, wo wir gefeiert haben, Mittag gegessen haben und Kaffee getrunken haben. Das ging alles noch in ihrem Zustand? Das hat sie alles noch gemacht. Und sie hat gesagt, es war jede Sekunde Belastung, körperliche Belastung war es wert. Und sie hat es genossen. Also ein ganz tolles Ereignis, das sie noch erleben durfte, ja, was du arrangiert hast für sie. Das heißt, also da bin ich unendlich dankbar. Ja, das heißt, sie ist verheiratet, dann gestorben. Und das war ihr letzter großer Wunsch, kann man das so sagen? Genau, das hat sie auch jedem erzählt. Und das also am letzten Tag, wo ich sie dann auch nochmal auf die Onkologie verbracht habe, weil es halt so schlimm war und sie auch nicht mehr richtig sprechen konnte, das war auch das Letzte, was sie so sätzeweise noch einer Schwester erzählt hat, ne, dass sie jetzt auf die Reise gehen kann, dass sie Gottes Segen hat und dass alles gut ist. Und sie ist dann auf der Onkologie gestorben? Richtig. Und ich konnte halt in dem Zimmer, ich hätte da übernachten können und konnte an ihrem Bett sitzen und dann so um 1:15 Uhr ist sie dann von uns gegangen. Ja. Waren die letzten Minuten oder die letzte halbe Stunde zum Beispiel, war das friedlich oder hat sie doch noch sehr gekämpft? Nein, es war halt so, dass ich gemerkt habe, dass sie unruhig geworden ist, mit den Beinen hin und her geschlackert hat, dann nochmal die Augen aufgemacht hat und konnte immer ihre Hand halten und dann habe ich noch verstanden, so zweimal das Wort Hilfe und dann war aber auch Schwester und Pfleger und war alles da und dann habe ich gefragt, hast du Schmerzen? Da hat sie mit dem Kopf genickt. Da habe ich gesagt, möchtest du noch ein Boli haben? Boli heißt so ein Zusatz, kann man drauf auf dieser Morphiumpumpe, dass sie dann noch einen zusätzlichen was verabreicht bekommt. Und das haben wir dann entschieden, dass sie das dann bekommt. Dann hat sie noch dreimal Kurse geatmet und dann ist sie eingeschlafen. Das war jetzt letzte Woche Mittwoch auf Donnerstag, sagst du? Genau. Wie hast du jetzt? Am Sonntag, das ist noch das nächste Schöne, also sie wollte gerne eine Baumbestattung haben und da haben wir jetzt was Schönes am Sonntag gefunden. Ich habe einen schönen Baum ausgesucht, ich habe einen schönen Wald ausgesucht und heute habe ich auch den Termin für die Beisetzung bekommen. Die ist dann am 25. nächste Woche. Ja, jetzt hast du eine sehr, sehr schwere und sehr anstrengende Zeit hinter dir. 3 Jahre so schwer krank zu sein mit allen Aufs und Abs, das ist schon eine ganz schwere Sache. Aber ich glaube, so wie du das jetzt geschildert hast, vor allen Dingen auch noch die Geschichte mit der Trauung, dass ihr alles richtig gemacht habt und dass du auch alles richtig gemacht hast. Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Mhm. Und ich bin auch dankbar für die Zeit, die ich mit meiner Frau hatte. Und ich habe sie einfach nur bewundert, wie lebensbejahend sie jeden Tag angegangen ist, welche Ziele sie sich immer gesetzt haben, was wir noch zusammen haben erleben dürfen. Und weißt du, Heiko, wenn man das so sehen kann, wie du es jetzt siehst, ist das ein ganz großer Trost in so einem Trauerfall. Ja. Das kann dich ja auch trösten und stabilisieren, dass du die Dinge so bewertest, wie sie gelaufen sind, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ich bedanke mich, dass du mich darin bestätigst. Und ich weiß, dass sicherlich noch viele Momente auf mich zukommen, aber auch das Glück überwiegt und die Glücksmomente haben überwiegt und die werden viel tragen. Und dann möchte ich auch noch einfach auch noch Danke sagen an die Familien, die wir haben, die uns unterstützen, an die Nachbarn, die nicht aufdringlich sind, eine gesunde Distanz haben, sofort da sind, wenn ich Hilfe brauche. Und ich glaube auch, Heiko, dass noch viele traurige Momente kommen werden, das ist klar. Aber wenn du dieses Glück und die Dankbarkeit dem gegenüberstellst, dass du ja empfindest, das Glück, wirst du mit dieser Trauer umgehen können und diese Trauer wird dich auch nicht auffressen. Das wünsche ich mir auch. Das hätte deine Frau sowieso nicht gewollt. Nee. Naja. Hat sie noch etwas zu dir gesagt, wie sie sich das vorstellt, wie du dann weiterleben sollst nach ihr? Ja, ihr ist wichtig, dass ich ihre Kinder weiter begleite, dass aus denen was Vernünftiges wird, wie Mütter so sind, die sich immer sorgen. Ne? Aber die Tochter, die studiert mittlerweile in Siegen, die studiert europäisches und deutsches Recht, ist 22, der Sohn möchte Abitur machen und haben das auch der Mutter versprochen, ne, dass sie da, also da wirst, dass sie einfach stolz auf ihre Kinder sein genau, kann. Und du wirst ihnen zur Seite stehen? Zu 100%, ja. Das ist mir jetzt schon klar, nachdem ich dich habe sprechen hören. Heiko, mein tiefes Beileid für das, was passiert ist. Dankeschön. Aber dennoch, wie gesagt, es ist ein großes Glück, dass du es so sehen kannst und dass du so gut gehandelt hast. Das mit der Hochzeit, das ist schon sehr rührend. Das finde ich schon eine ganz tolle Sache, dass das noch gelungen ist und dass ihr letzter großer Wunsch erfüllt wurde. Was kann man mehr machen? Man kann gar nicht mehr. Mehr kann man nicht machen. Nein. Heiko, mein Lieber, dann wünsche ich dir jetzt für die nächste Zeit viel, viel, viel Kraft. Ich wünsche dir eine friedliche Beisetzung nächste Woche. Ja. Und alles, alles Gute und du wirst in den Kindern wahrscheinlich immer wieder sie sehen und auch dann erneut deine Freude haben, wenn du mit den Kindern zusammen bist. Wir werden das so umsetzen, Domian. Genau. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Simon. Simon ist 21. Guten Morgen, Simon. Guten Morgen, Domian. Hallo, Simon. Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass ich leichte Schuldgefühle bei der Arbeit immer wieder kriege. Schuldgefühle bei der Arbeit? Ja. Ach, warum? Und zwar arbeite ich in der Sicherheitsbranche. Ja. Wir fahren zu verschiedenen Tiefgaragen und Firmen und überwachen da halt, schauen, ob alle Türen geschlossen sind. Ja. Und da kommt immer wieder vor, dass Obdachlose dort liegen und die Nacht verbringen wollen. Ach so, jetzt, wo es so kalt vor allen Dingen ist. Ja, jetzt vor allem, ich bin in Österreich, oder? Mhm. Und jetzt hat es seit gestern ist es wieder ein Schneien. Ja. Und jetzt habe ich wieder umso mehr Schuldgefühle, wenn ich denen die in die kalte Nacht rausschicken muss. Also wenn ihr die da entdeckt, wenn die da so ein bisschen geschützt irgendwo liegen, dann müsst ihr die rausschaffen und abschließen, oder wie? Genau, die müssen wir rauswerfen. Wo gehen die Menschen dann hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Und da hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das mit unterstützt dann? Oder bewirkst? Eigentlich schon, weil im Grunde tun die ja keinen was. Die liegen da und in der Früh hauen die wieder ab. Mhm. Empfindest du das jetzt im Winter besonders als besonders belastend für dich? Ja, im Grunde schon. Weil im Sommer, da liegen sie halt auf irgendeiner Parkbank oder weiß was ich wo. Aber jetzt im Winter, die Temperaturen, die sind nun mal gesundheitsgefährdend. So, nun gibt es überall, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, gerade in der kalten Jahreszeit, gibt es ja so Obdachlosenbusse. So Notschlafstellen. Oder Notschlafstellen. Gibt es das bei euch nicht? Diese Busse weiß ich jetzt nicht, ob es bei uns gibt. Ich weiß, diese Notschlafstellen gibt es schon, aber die sind recht schnell überfüllt. Mhm. Was sagst du denn an diesen Leuten? Gehen sie einfach raus oder wie? Ja, ich muss es halt so argumentieren, dass die Eigentümer dieser Objekte das nicht wollen und nicht, dass sie extra engagiert sein und sie doch bitte gehen sollen. Also, auf der einen Seite musst du das natürlich so machen, das ist dein Job. Das ist mein Job, genau. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite könnte man ja auch so eine Lösung finden, zum Beispiel, indem ihr vom Sicherheitsdienst euch erkundigt, wo diese Schlafstellen sind und den Obdachlosen das zumindest sagt. Da und da könnt ihr hingehen und da könnt ihr heute Nacht verbringen. Ich habe oft den Eindruck, dass die das gar nicht wollen. Ihr habt sie schon mal teilweise gefragt, könnt ihr nicht woanders hingehen? Und die haben gemeint, nein, das interessiert sie gar nicht. Aber die können ja jetzt nicht bei der Kälte draußen auf der Parkbank liegen, das geht ja nicht. Eben. Gab es schon Todesfälle bei euch? Ich habe bis jetzt von einem gehört. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt direkt in Verbindung mit uns steht. Wie viel so pro Nacht, wenn ihr auf Tour fahrt, wie viel müsst ihr denn raus scheuchen? Das ist unterschiedlich. Also mir passiert es ein- bis zweimal die Woche. Mhm. Es kommt immer darauf an, was wir für eine Tour fahren. Heute bin ich zum Beispiel in einer etwas ländlicheren Gegend unterwegs. Da ist gar nicht. Aber wenn wir in der Stadt sein, direkt in der Stadt, da sind vor allem in den Tiefgaragen, auf öffentlichen Toiletten, dort sind eigentlich die Verstecke von den Obdachlosen. Welche Stadt ist denn das, wenn ich fragen darf? Innsbruck. In Innsbruck? Ja. Da muss es doch Möglichkeiten, da muss es doch gute Angebote geben in Innsbruck für Obdachlose. Das gibt's doch gar nicht, Mensch. Wie lange machst du das schon? Seit März. Und deine etwas älteren und erfahreneren Kollegen, wie stehen die zu diesem Problem? Eben, die haben für diese Obdachlosen überhaupt kein Verständnis. Die argumentieren das immer so, die haben genauso zwei gesunde Hände und können auch arbeiten gehen, so wie wir. Mhm. Und dann können sie sich auch eine Wohnung leisten. Ich sehe das ein bisschen anders. Mhm. Man weiß ja nicht, was ist denen passiert im Leben. Warum haben sie sich für so ein Leben entschieden? Ich finde, es ehrt dich sehr, dass du dieses Mitgefühl hast. Dankeschön. Ja, wirklich, weil natürlich steckt hinter jedem Obdachlosen eine Katastrophe. Ich glaube, da sind die allerwenigsten, denen man vorwerfen kann, du bist faul, du bist träge, du bist blöd oder so. Ich glaube, die meisten haben wirklich ein schweres Schicksal, irgendein Schicksal oder eine Erkrankung, irgend so etwas. Und da muss man, finde ich, auch sehr vorsichtig mit umgehen. Ja, was macht man da? Was macht man da? Du musst ja deinen Job auch weiter ausüben. Du kannst den Job ja deshalb nicht schmeißen. Und damit wäre ja auch keinem gedient. Ich meine, jetzt ewig lang werde ich den Job nicht mehr machen. Mhm. Aber dennoch würde ich vielleicht diese Richtung gehen, dass ich. Hast du dich denn schon mal ganz detailliert kundig gemacht, wo Stellen in Innsbruck angeboten werden? Ich weiß von ein bis zwei Stellen. Ja. Die weiß ich durch den Zivildienst, was ich gemacht habe. Ja. Aber erkundige dich genau. Detailliert. Erkundige dich genau. Okay. Frage auch mal nach, ob es in Innsbruck diese Busse gibt. Gibt es nicht überall. Dann mach doch Folgendes. Dann schreib das auf den Zettel und drück denen das in die Hand, damit du zumindest was gemacht hast und die vielleicht nimmt der eine oder andere doch die Chance wahr und begibt sich dann dorthin, wo er eine warme Unterkunft hat. Ich finde, dann hast du zumindest ein bisschen was getan und stehst nicht so ganz mit leeren Händen da. Ja, meinst du, dass die das annehmen? Ist doch egal, versuch es doch. Ist das anschauen. Versuch es doch. Ja, stimmt. Also mehr als anbieten. Vielleicht ist manch einer sogar erstaunt und freut sich darüber, weil ihr seid bestimmt nicht gut angesehen bei Obdachlosen, wenn ihr kommt. Mit Sicherheit nicht. Da wäre sicher aber interessant, das von der Gegenseite zu hören, von einem Obdachlosen, wie der ist ja nicht. Vielleicht könnte man dieses Problem ja auch mal so der Presse in Innsbruck stecken. Ich meine, das ist ja ein Thema von Interesse. Wie geht eine Stadt, auch eine große Stadt, gerade im Winter mit ihren Obdachlosen um? Also, man weiß es nicht. Vielleicht hat ja unser Gespräch jetzt schon ein bisschen was gebracht. Kann ja sein. Man hört uns ja auch in Österreich. Also Simon, ich würde es mal machen mit diesem Zettel. Das ist zumindest ein kleiner Anfang. Und ich freue mich, dass du so ein netter junger Kerl bist, der sich darüber Gedanken macht. Ja, danke schon. Mein Lieber, hoffen wir, dass alles gut geht und dass niemand zu Schaden kommt jetzt in der kalten Zeit. Ja. Alles Gute und schöne Grüße nach Österreich. Vielen Dank. Tschüss. Danke schön, Domian. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, Frank ist hier. Frank ist 40. Guten Morgen, Frank. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Ganz nervös, hör mal, dass ich dich am Telefon habe. Und was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's, wollte ich sagen, also ich hatte voll mit den Kollegen gesprochen. Also ich bin jetzt eben kurz, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich versuche seit 17 Jahren bei dir durchzukommen. Ach. Hast du noch die andere Vorwahl gehabt, kostenlos, wirklich jetzt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, sieht sehr hübsch aus, was sie nicht verhindert. Ich danke dir. Und ich dir auch nochmal. Ich danke dir. Weil ich wollte dir nur mal kurz sagen, also geht, entschuldige, ich bin ein bisschen wirklich nervös. Mhm. Und erstmal ein bisschen ruhiger werden. Also, weil freut mich wirklich, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Es geht um meine Kinder, weil die sind zurückgeführt worden. zurückgeführt? Also ich war in Haft, 5,5 Jahre. Also ich war ehemalig drogenabhängig. Du warst 5,5 Jahre im Knast? In Haft, in der JVA Geldern. Lange Zeit. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, lange Zeit. Warum warst du so lange? Also Beschaffungskriminalität, also auch nur wegen Drogen, Beschaffung war das. Mhm. Welche Drogen hast du genommen? Heroin, Kokain, also alles. Alles komplett. Bin aber seitdem jetzt, wo ich in Haft bin, also seit der ganzen Zeit clean. Ja. War zwar zwischendurch nochmal im Methadon-Programm, bin aber jetzt komplett raus da wieder. Ja, okay. Jetzt bist du wie lange draußen aus dem Knast? Seit 19. Februar 2010. Ah ja, das ist ja schon eine ganze Weile. 2 Jahre. 3 Jahre. Und jetzt haben wir da Gott sei Dank alles geschafft, auch mit dem Jugendamt. Also meine Frau war auch ehemalige drogenabhängig, hat auch Therapie gemacht. 8 Monate in Scheibesfütte, weiß ich nicht, ob der das was sagt. Nee. Ist auch egal. Hinten bei Krefeld, da die Ecke ist das. Ist dann nach Frankfurt gezogen, weil meine Kinder hier hinten in Hessen gelebt haben. Wo haben denn die Kinder gelebt? Bei meiner Frau, ihre Schwester. Ach so. Haben die gelebt. Und dann haben wir jetzt also wirklich, weil da heißt, gekämpft darum, um die wiederzukriegen. Wir haben die jetzt seit 2011 wieder. Also das Urteil wurde gesprochen, also Aufenthaltsbestimmungsrecht und Sorgerecht wieder, also an meiner Frau. Wurde zurückgegeben, weil ich will jetzt nicht alles erzählen, weil wir vorher auch getrennt waren durch die ganze Haftzeit und. Wir haben uns jetzt auch erstmal wieder zusammengefunden, aber will ich jetzt nicht alles erzählen, sonst sind wir stundenweise dran. Wie alt sind denn die Kinder? 13 und 14. Also 13 und 14. Und wie lange waren die jetzt, die waren ja dann sehr, sehr lang. 5,5 Jahre waren die bei Pflegeeltern, also bei der Schwester von meiner Frau. Hatten die denn während dieser Zeit Kontakt mit ihrer Mutter und irgendwie auch zu dir im Knast? Wir hatten Kontakt, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, Domian, das war zwischendurch mal teilweise bei mir durch der Haft ging das nicht so. Die waren ja dann auch noch ziemlich klein und mit den Lesen und so ging ja auch nicht und mit den Schreiben. Nur mir ging es jetzt hauptsächlich darum, wir haben ja auch momentan noch eine Familienhilfe durch der Rückführung. Wollten die eigentlich wieder zu euch kommen? Die wollten wieder zu uns, also die wollten von Anfang an, die haben auch nie irgendwie gegen uns, meine Schwägerin, sage ich dir ganz ehrlich, die hat immer versucht, die auszuspielen gegen uns. Dass die da bleiben und. Nur, wo ich das Thema mal drauf haben wollte, weil ich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, ich habe versucht, bei dir durchzukommen, wenn ich da viele Storys höre, sage ich dir ganz ehrlich, Domian, so von Leuten, Pflegeeltern und, wie gut es da geht. Also ich kann dir sagen, Erfahrung von meinen Kindern her selber, mein Sohn war bei den Vitos, das heißt hier so psychologische für Kinder, wie die da gelebt haben bei Pflegeeltern, der hat sich sehr offen da gemacht. Also habe ich nicht verstanden. Also, die Pflegeeltern für deine Eltern waren nicht gut. Für deine Kinder waren nicht gut. Genau. Mhm. Und die haben, also sind misshandelt worden. Geschlagen worden. Also Prügel sind eingesperrt worden. Meine Tochter ist im Keller eingesperrt worden. Licht ausgemacht worden und. Ach du Jürgen. Die hat also heute noch Ängste davor. Also, umso ein größeres Glück dann für die Kinder, dass sie zu ihren wirklichen Eltern zurückkommen können. Ja, klar. Wie habt ihr euch denn jetzt zurechtgefunden? Also der Anfang war schwer, war auch für die Kinder schwer, weil wir sind momentan, also ich bin auch im Moment noch nicht im Berufsleben, meine Frau auch nicht, weil das durch schwer war, unsere Vergangenheit, alles mit den Drogen und so, wir kriegen momentan und es war auch schwer für die Kinder, erstmal wieder bei uns richtig anzukommen. Also es war schwer. Also das hat wirklich, da ist dir ganz ehrlich, fast 2 Jahre gedauert, knapp. Wo die jetzt sagen, okay, wir glauben euch jetzt und. Ne? Das heißt, jetzt im Moment, so jetzt im neuen Jahr, ist eigentlich ein ganz gutes Verhältnis entstanden. Also nicht jetzt schon, also es war schon ein paar Monate vorher, nicht jetzt direkt jetzt in dem neuen Jahr, aber genau, so anderthalb Jahre hat es gedauert, bis die erstmal Vertrauen hatten. Die haben uns noch nicht so getraut, das alles, weil die auch viel von meiner Schwägerin erzählt gekriegt haben, oh, wenn ihr wieder da seid, deine Eltern leben Hartz IV, da kommt ihr nicht klar, ihr könnt nicht so Ansprüche haben, wie ihr hier hattet. Und dabei hatten die da gar nichts. Die haben uns ja auch erzählt, die haben da gar nichts gekriegt. Aber Frank, letztendlich ist es eine traurige Geschichte, die doch jetzt so eigentlich anfängt, ihr gutes Ende zu nehmen, oder? Ja, das ist richtig. Also ich bin auch stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist doch wunderbar. Nee, also ich meine, es hätte alles noch viel schlimmer enden können. Wir haben viel im Leben geschafft, aber da war, ich sag mal immer, also meine Mutter ist 2001 verstorben mein Onkel auch vor kurzem. Ich glaube nicht so ganz dran, aber irgendwie war einer für uns da oben. Mhm. Ich weiß es nicht. Das heißt, es sind jetzt Kinder zusammengekommen mit ihren Eltern. Eltern waren schwer drogenabhängig, der Vater war im Knast. Und jetzt ist da wieder eine Familie entstanden und wächst immer mehr zusammen. Finde ich sehr toll. Finde ich ganz toll. Frank, also wir haben auch, sag ich mal, ein engeres Verhältnis. Also, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo meine Kinder weggekommen sind, ja, die waren immer also gut erzogen, wirklich alles. Mhm. Sind die heute auch noch. Nur, ich sag mal so, die Ängste sind noch da, ist klar. Mhm. Die trauen uns zwar jetzt, so wie ich dir gerade sagte, aber ich sag mal, ich merke das ja selber bei meiner Tochter oder bei meinem Sohn. Ich sag mal, ein bisschen Ängste sind noch da. Ich sag mal, ist ja auch 5,5 Jahre, ist ja nicht mal eben ein paar Tage. Absolut nicht. Also ich beglückwünsche euch dazu und hoffe wirklich von Herzen, dass das weiterhin gut läuft. Kann ich dir vielleicht noch einen Rat von meiner Psychologe mit auf den Weg geben? Das wäre nett. Das machen wir. Machen wir sehr gerne, Frank. Dann bitte ich dich aufzulegen. Anna ruft dich gleich an. Schöne Grüße an deine Frau und für dich und deine Familie von Herzen wirklich alles Gute für die nächsten Jahre. Ja, du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, war nett, dass ich durchgekommen bin. Sehr gerne, Frank. Und tschüss. Bleib wieder bis. Ne? Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Judith und Judith ist 33. Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, Domian. Judith, über was reden wir noch? Ich möchte dir von meinem ersten Kuss erzählen. Ach. Und zwar war ich da 12 und auf Wangerooge, ganz unschuldig, wusste noch gar nichts und habe am gegenüberliegenden Tisch den Jungen aus dem Osten gesehen. 89 ist ja die Grenze aufgegangen und 91 war diese Wangerooge-Tour. Ja. Und das waren Partnerstädte, daher hat sich das ergeben, dass wir da zusammen waren. Und ich bin das erste Mal richtig warm im Gesicht geworden und rot und alles und konnte es gar nicht richtig einordnen, was passiert. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann geküsst zum ersten Mal. Ich mag diese erste Kussgeschichte von mir selber gerne erzählen. Kurze Frage, also wie alt warst du und wie alt war er? 12, wir waren beide 12. Ach, 12, jetzt hatte ich jetzt 12. Nicht so schnell. Ja, richtig unschuldig, vor 21 Jahren. Ja. Und er ist mir so die Treppe hochgefolgt. Ich habe versucht, ein bisschen abzuhauen ins Zimmer rein. Er ist dann hinterher und bis ich dann am anderen Ende der Wand angekommen bin und da hat er mich geküsst. Und ich bin... Ganz total toll und wir haben dann auch noch ein bisschen Zeit auf der Insel miteinander verbracht, aber jetzt auch nichts Großartiges gelaufen. Wie habt ihr denn geküsst? So. Richtig? Mit Zunge? Ja, schon so. Nee, ich glaube eher nicht richtig. Doch, bisschen. Ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich, als ich den gesehen habe, wurde mir warm ums Herz. Also da war ich das erste Mal richtig verliebt. Irre, Liebe auf den ersten Blick in Wangerooge. Absolut, mit 12. Mit 12. So. Ja, und dann, wie ging es denn weiter mit dem Jungen? Wir haben dann ja eine Zeit lang auf Wangerooge miteinander verbracht, aber nach dieser Tour haben sich die Wege getrennt. Das ist über 500 Kilometer auseinander und in dem Alter hat sich das einfach so noch ein paar Mal geschrieben, aber auch nicht wirklich. Und dann hat sich das so im Sande verlaufen. Wolltest du mir das erzählen? Ja, ich bin noch nicht fertig. Ah. Aber der Junge, um den es sich dreht, der Sven, hat nie mein Geburtsdatum vergessen. Das ist der 10.10. Und die Telefonnummer von meinen Eltern konnte behalten. Also ich bin dann erstmal quer durch die Lande gereist. Ich bin in den USA gewesen, bin irgendwann wiedergekommen und das Telefon klingelt. Das war so 2005. Ja. Und er meldet sich und erzählt, dass er Frau und Kind hat und total glücklich wohnt. Und ich hatte nicht so ehrlich Lust, mich mit ihm zu treffen, weil ich dachte, ich habe so gar nichts zu bieten, außer irgendwie viele Sachen, die daneben gegangen sind. Judith, sag also ganz schnell, die Sendung ist gleich vorbei. Fass es ganz kurz zusammen. Geworden. So, wir treffen uns wieder. Ich sitze gerade im Krankenhaus und ich fahre hin. Wir haben uns im Dezember wieder getroffen, letzten Jahres. Ja. Und ich fahre jetzt hin, wir ziehen zusammen und kriegen ganz viele Babys. In der Tat, ihr zieht zusammen? Ihr seid ein Paar jetzt? Wir ziehen zusammen, ja. Wir haben 2012 telefoniert. Das ist ja unfassbar. Haben uns getroffen, haben uns verknallt. Das ist ja irre. 6 Wochen her und jetzt geht's dahin. Das ist ja eine tolle Geschichte. Alles viel Glück, bitte. Wir wünschen euch allen unglaubliches Glück. Aber das kann nur... Das kann nur gut gehen, ja, weil das so eine verrückte Geschichte ist. Draußen steht ein T4 mit meinem kompletten Hab und Guten. Ich bin auf dem Weg nach Brandenburg. Also, ganz ehrlich, alles Glück der Welt euch beiden. Wir müssen Schluss machen. Sendung ist vorbei. Tschüss. Bis morgen, ihr Lieben. Ein Radio ist live für der Fernsehen. Bis dann. Ciao.